ein Reich, immer wenn ein Krieg ansteht, ein Geisterherr durch die Ruine geht. Hans der Dritte zu Rotenstein, zur Kriegsrüstern gewesen.